Ja, also auch für einen Praktiker ist es mal sehr interessant gewesen, die Theorie hier zu hören, muss ich sagen. Und ich möchte auch noch mal meiner Partei hier Dank sagen, dass sie sich endlich dem Thema Genossenschaften widmet. Ich habe an verschiedenen Veranstaltungen der SPD, der Grünen teilgenommen und selbst die CDU beschäftigt sich damit. Ich denke, das ist eine so wichtige, auch politische, wirtschaftspolitische Frage und sozialpolitische Frage und auch eine ökologische Frage, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Genossenschaften sind immer so erfolgreich wie ihre Mitglieder. Und da kann es in ganz verschiedene Richtungen gehen. Also wir sind hier eine ganz besondere Genossenschaft, sage ich mal. Man versucht immer so in Wahlkampfzeiten, auch in Wowi bei uns vorbeikommt, uns als Modellprojekt darzustellen. Wir sind Produkt eines Zufalles. Und der Zufall war der gewesen, dass 2003 die Immobilienpreise im Keller waren, dass die Volksbank am Pranger stand, weil sie damals schon 3 Milliarden verspekuliert hatte und dass sich Leute gefunden haben auf diesem Hof, Kleinstbetriebe, die eine Alternative gesucht haben, um eine Lösung zu finden, weil die Kommune war nicht mehr bereit gewesen, dort einen kommunalen Gewerbehof aufzubauen. Und nach den ganzen Nachwirkungen des Einheitsvertrages, also sprich Rückübertragung und ähnliche Sachen, waren euch solche Sachen nicht mehr möglich wie Gewerbehofprogramm. Und es wurde uns dann auch gesagt, dass diese Probleme doch die Siedlungsgesellschaft lösen könnte. Was wollt ihr überhaupt? Inzwischen existieren wir jetzt fast 20 Jahre. Wir haben 43 Mitglieder. Es sind also sehr unterschiedliche Betriebe, Einzelpersonen, Vereine bis hin zu einer kleinen Aktiengesellschaft. Uns vereint der gemeinsame Geschäftsbetrieb, dass wir eine Immobilie erworben haben, die wir seit 2003 sanieren, wo wir jedes Jahr 1 Million investieren. Inzwischen steigen die Größenordnung. Und wir sind auch ein Wirtschaftsfaktor, den man also als Politiker nicht verachten sollte. Wir werden also im nächsten Jahr zwischen 5 und 8 Millionen Euro in die letzten Bauabschnitte investieren. Ich kann das jetzt auch nicht alles hier im Einzelnen darlegen. Dann würden die anderen hier nicht mehr zu Wort kommen. Die Zeit ist auch einfach zu kurz. Aber ich muss sagen, die Leute haben sich in der Zeit auch sehr verändert. Und ich sagte ja am Anfang, das Wichtigste sind engagierte Genossinnen und Genossen. So nennen wir uns noch. Und wir haben auch noch, bestehen auch noch auf alte Prinzipien. Das unabhängig von dem Betrag, was ein Einzelner einbringt als Genossenschaftseinlagen, jeder eine Stimme hat. Ob das der Einzelunternehmer ist oder ob das auch eine GmbH mit 50 Beschäftigten ist. Also das läuft bei uns noch so, ist auch überschaubar bei 43 Mitgliedern. Und es hat sich also im Laufe der Zeit auch gezeigt, dass die Leute sich auch immer mehr einbringen wollen. Das hat aber einfach auch mit Vorstandsarbeit zu tun, dass man sie auch einbringen lässt. Dass die Ideen, die sie haben und die besten Ideen kommen eigentlich aus den eigenen Reihen auch. Sie signalisieren auch am ehesten, wenn es auch Probleme gibt. Das geht nicht problemlos bei uns ab. Und ich will auch sagen, uns ist auch immer wichtig gewesen, der Erfahrungsaustausch mit anderen Genossenschaften, also sind insbesondere Wohnungsbaugenossenschaften wie die Selbstbau oder wie die Bremer Höhe, die bei uns in der Nähe sind. Mit den großen Genossenschaften habe ich sehr wenig Kontakt gehabt. Das ist aber auch noch ein Thema für sich, wo man sich eigentlich mal unterhalten müsste, wie auch größere Genossenschaften sich solidarisch für den Kleinen unterhalten. Da gibt es auch, sage ich mal, wenn man so in Europa ein bisschen rumguckt, in Italien oder anderswo, sehr interessante Dinge, die man dort realisieren könnte. Vielleicht so viel erstmal.